2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. E.T.A. Hoffmann. Die Serapionsbrüder. 5. Teil. Manuskript und Regie Klaus Bulert. Nussknacker und Mausekönig. Fortsetzung. Die Schlacht. Sogleich fing der Tambour an, auf die künstlichste Weise zu wirbeln, dass die Fenster des Glasschranks zitterten und dröhnten. Und siehe, Fritzens Kürassiere und Dragoner, vor allen Dingen aber die neuen glänzenden Husaren, rückten aus und hielten bald unten auf dem Fußboden. Nun defilierte Regiment auf Regiment mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel bei Nussknacker vorüber und stellte sich in breiter Reihe quer über den Boden des Zimmers. Von dem Spektakel, der nun losging, habt ihr kaum einen Begriff, werte Zuhörer. Das ging prr prr, puff piff, schnetterdeng, schnetterdeng, und dabei quiekten und schrien Mauskönig und Mäuse. Und dann hörte man wieder Nussknackers gewaltige Stimme, wie er nützliche Befehle austeilte, und sah ihn, wie er über die im Feuer stehenden Bataillone hinwegschritt. Fritzens Husaren wurden von der Mäuseartillerie mit hässlichen, übelriechenden Kugeln beworfen, die ganz fatale Flecke in ihre roten Wämsern machten, weshalb sie nicht recht vor wollten. Dadurch entstand eine Lücke, durch die der Feind eindrang, und bald war das ganze Bataillon zerrissen. Nun war Nussknacker vom Feinde dicht umringt, in der höchsten Angst und Not. Husaren, Dragoner sprangen lustig bei ihm vorbei und hinein. Da schrie er auf in heller Verzweiflung: »Ein Pferd! Ein Pferd! Ein Königreich für ein Pferd!« Marie wusste sich nicht mehr zu fassen. »Oh, mein armer Nussknacker! Mein armer Nussknacker!« so rief sie schluchzend, fasste, ohne sich deutlich ihres Tuns bewusst zu sein, nach ihrem linken Schuh und warf ihn mit Gewalt in den dicksten Haufen der Mäuse hinein auf ihren König. In dem Augenblick schien alles verstoben und verflogen, aber Marie empfand am linken Arm einen noch stechenderen Schmerz als vorher und sank ohnmächtig zur Erde nieder. Die Krankheit. Als Marie wie aus tiefem Todesschlaf erwachte, lag sie in ihrem Bettchen und die Sonne schien hell und funkelnd durch die mit Eis belegten Fenster in das Zimmer hinein. Dicht neben ihr saß ein fremder Mann, den sie aber bald für den Chirurgus Wendelstern erkannte. Der sprach leise: »Nun ist sie aufgewacht.« Da kam die Mutter herbei und sah sie mit recht ängstlich forschenden Blicken an. »Ach, liebe Mutter«, lispelt die kleine Marie, »sind denn nun die hässlichen Mäuse alle fort? Und ist denn der gute Nussknacker gerettet?« »Sprich nicht solch albernes Zeug, liebe Marie«, erwiderte die Mutter. »Was haben die Mäuse mit dem Nussknacker zu tun? Aber du böses Kind hast uns allen recht viel Angst und Sorge gemacht. Du lagst neben dem Glasschrank ohnmächtig auf der Erde, und um dich her zerstreut erblickte ich viele von Fritzens bleiernen Soldaten. Nussknacker lag aber auf deinem blutenden Arme und nicht weit von dir dein linker Schuh.« Marie musste im Bette bleiben und Arznei nehmen. Sie konnte kaum die Dämmerung erwarten, weil dann die Mutter sich an ihr Bett setzte und ihr sehr viel Schönes vorlas und erzählte. Eben hatte die Mutter die vorzügliche Geschichte vom Prinzen Fakardin vollendet, als die Türe aufging und der Pate Drosselmeier mit den Worten hineintrat: »Nun muss ich doch wirklich einmal selbst sehen, wie es mit der kranken und wunden Marie zusteht.« So wie Marie den Paten Drosselmeier in seinem gelben Röckchen erblickte, rief sie laut dem Obergerichtsrat entgegen: »O Pate Drosselmeier, du bist recht hässlich gewesen. Ich habe dich wohl gesehen, wie du auf der Uhr saßest und sie mit deinen Flügeln bedecktest. Warum kamst du dem Nussknacker, warum kamst du mir nicht zu Hilfe, du hässlicher Pate Drosselmeier? Bist du denn nicht allein schuld, dass ich verwundet und krank im Bette liegen muss?«

da an ihr sehr leicht die Anmut der Erfindung und Darstellung, welche wir von jedem Märchen verlangen, scheitern, rettungslos zugrunde gehen kann. Lothar nahm wieder das Wort. Tieck, der herrliche tiefe Meister, der Schöpfer der anmutigsten Märchen, die es geben mag, hat darüber den Personen, die im Phantasus auftreten, auch nur einzelne, geistreiche und belehrende Bemerkungen in den Mund gelegt. Ein still fortschreitender Ton der Erzählung, eine gewisse Unschuld der Darstellung, die wie sanft fantasierende Musik ohne Lärm und Geräusch die Seele fesselt. Das Werk der Fantasie soll keinen bitteren Nachgeschmack zurücklassen, aber doch ein Nachgenießen, ein Nachtönen. O Freunde Serapions, an meinen Nussknacker will ich nun gar nicht mehr denken, da ich selbst eingestehen muss, dass ein gewisser, unverzeihlicher Übermut darin herrscht und ich zu sehr an die erwachsenen Leute und ihre Taten gedacht. Für heute seid zufrieden, dass ich euch aus der entsetzlichen, schauervollen Pinge zu Falun ans Tageslicht gefördert habe und dass ihr so fröhlich und guter Dinge geworden seid, wie es den Serapionsbrüdern ziemt. Vorzüglich im Augenblick des Scheidens. Denn eben höre ich die Mitternachtsstunde schlagen. Prost, Kameraden. Serapion, rief Theodor, indem er aufstand und das vollgeschenkte Glas hoch erhob. Er möge uns fernerhin beistehen und uns erkräftigen, das wacker zu erzählen, was wir mit dem Auge unseres Geistes erschaut. Serapion, er lebe hoch. Na los, trinken wir. Auf Serapion. Auf Tieck, den herrlichen Meister. Mit dieser Anrufung unseres Heiligen, Prost, meine Herren, scheiden wir auch heute als würdige Serapionsbrüder. So sprach Cyprian, und alle ließen noch einmal die Gläser erklingen, sich der Innigkeit und Gemütlichkeit, die ihren schönen Bund immer fester und fester verknüpfte, recht aus dem tiefsten Herzen heraus erfreuend. Trinken wir. Prost, Kameraden. E.T.A. Hoffmann, Die Serapionsbrüder, 5. Teil. Mit Stefan Wilkening, Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel und Bernhard Schütz. Ton und Technik Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Katrin Martin. Manuskript, Musik und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2006. Redaktion Herbert Kapfer.